Meine Damen und Herren, Sie hören die Lästerschwestern. Von und mit Robin Blase und David Hein. Der ganze Amazonas brennt. Spider-Man ist nicht mehr Teil des Marvel Cinematic Universe. Aber eine Sache hat Twitter und uns mehr bewegt als alles andere. Es ist Gamescom. Es ist Gamescom. Und wir haben ja versucht, weil wir dieses Jahr ja nicht da sind, einfach die Zustände auf der Gamescom mal zu nachzuahmen, damit für uns auch so ein bisschen dieses heimliche Gefühl ist. Deswegen haben wir vor der Tür hier vorhin 8 Stunden gewartet, haben uns in so eine kleine 2-Mann-Schlange eingereiht und sind erst dann jetzt hier rein. Und jetzt, Robin, haben wir 10 Minuten Zeit, um hier alles rauszupressen und dann werden wir auch abgeführt, bis die nächsten reinkommen. Ja, deswegen kommt der Podcast auch erst am Wochenende. Ja. Wir haben einfach so lange draus gewartet. Tatsächlich, ich habe heute getwittert, weil ich heute Morgen war ich total baff. Das geht ja jetzt schon seit einer ganzen Woche so, dass ich durch Twitter durchgescrollt bin und sehe da, ja, ihr findet mich heute hinter Halle 8, kommt um 17.28 Uhr zu Stand XY, da gibt es dann eine Autogrammstunde. Eine Viertelstunde später gehe ich dann aber schon weiter, bin da dann auf der Bühne und dann habe ich danach ein Interview und dann bin ich wieder woanders. Ja. Es gab vor mehreren Jahren schon mal das Gerücht, dass ein sehr großer Gaming-Kanal in Deutschland in der Gamescom-Woche mit 1 Million Umsatz nach Hause geht. Ja? Wurde mir mal gesagt, weil halt so viel, also vielleicht war das auch so ein bisschen überzeichnet im Sinne von, wir holen da so viele Deals ran, weil wir auch quasi hinten in den Hinterzimmern sozusagen schon irgendwelche neuen Marketingaktionen abschließen. Und deswegen ist es irgendwie 1 Million, die wir da machen. Aber was da an, also wirklich, wenn du in deinem Leben nur mal ein Videospiel auf YouTube mit 10 Spitzen angefasst hast, dann wirst du eingeladen. Es ist so, als hätte der Messeveranstalter irgendwie so eine Regel erschaffen, von wegen so, du darfst keinen Stand haben, wenn du nicht mindestens 5 Influencer da hast. Also es ist wirklich krass. Und vor allen Dingen klatschen sie sich gefühlt ab. So, Dena geht gerade raus, dann steht schon Paluten an der Tür, während die Dr. Freud-Jungs sich schon die Hände warm spielen und Pete Smith auch schon klingelt. Das ist halt jeder Einzelne, also der eine ist bei Handyherstellern beziehungsweise bei Mausherstellern. Jedes einzelne Spiel hat gefühlt seinen eigenen Influencer. Und ich finde das so interessant, weil ich dadurch, es kommt mir natürlich, glaube ich, eher auch so vor, weil das die Masse der Tweets und einfach, ich folge ja vielen unserer Kollegen und alle posten sowas. Und ich habe nicht einen Tweet gelesen, wo jemand sagte, ich habe gerade mal ein Spiel gespielt. Nee, David, dieses Spiel war nicht gut. Das hat generell gar keiner auf der Gamescom. Entweder du schläfst in Schlangen oder du bist Influencer und bist auf der Bühne. Es gibt zwei Optionen. Das war nämlich heute auch das Feedback auf meinen Tweet. Ein paar Leute haben mir Fotos aus den Schlangen getweetet und da sah man halt drauf, dass man da noch ewig stand. Andere meinten, sie fahren gar nicht mehr hin, genau deswegen, weil es eine reine Influencer-Show geworden ist und du nicht rankommst. Und dann hattest du auch so Fälle, wo ich, gestern habe ich tatsächlich mich ganz kurz gefragt, weil ich hatte so Tweets gesehen von Malvern und Kelly, die sind auch da. Und welche Games promoten die nochmal auf ihren YouTube-Kanälen? Das habe ich auch gar nicht verstanden. Also klar kann man da natürlich auch als Fremd-Content-Influencer hin. Ist ja total blödsinnig, wenn man sagt, es ist nur elitär für Gamer. Aber bei einigen habe ich schon so ein bisschen das Gefühl, dass sie dich denken, oh, das ist so eine Influencer-Show geworden. Da gehe ich mal hin, um mir so paar Fotos, ein bisschen wirklich Streicheleinheiten fürs Ego abzuholen. Montana Black war auch nicht da und der hat einen Tweet geteilt von einem User, der meinte irgendwie so, Montana Black macht gar nichts mehr für seine Community, der ist nicht mal auf der Gamescom. Ja. Also so, als wäre das so ein Event, wo du halt hinkommen musst, um halt antreffbar zu sein, so als Autogrammstunde oder sowas. Ist crazy, wie sich das entwickelt hat und dass sie auch jedes Jahr immer noch versuchen, irgendwie einen Besucherrekord zu knacken, obwohl die Fläche das einfach nicht hergibt. Also ich glaube, ich gehe auch wieder, wenn es um die Spiele geht. Also ich bin echt gespannt, weil wir waren ja jahrelang da, auch mit Dr. Freud und hatten schon, also ich glaube, ein Jahr lang hast du die Bühne moderiert. Und ich weiß noch, was das für ein Act war, weil wir ja so viele Termine hatten, um halt für den ganzen Content auch die Spiele zu sehen, weil wir wollten ja Content auch von dem Event machen und auch für die zukünftigen Beiträge schon mal Sachen gespielt haben, damit wir darüber sprechen können. Und es war schon so schwierig und du warst, glaube ich, nur einen halben Tag pro Tag warst du da irgendwie eingeplant. Und allein das hat irgendwie schon dafür gesorgt, dass man halt echt viele Sachen, die wir eigentlich sehen wollten, nicht in der Konstellation so sehen konnte. Ich musste auch immer ganz viel Zeit einplanen, um von A nach B zu kommen. Ja. Ne? Also das war auch so ein Ding. Wenn wir irgendwo einen Termin hatten und ich dann wieder zurück auf die Bühne musste, musste ich 20 Minuten vorher los, weil ich wusste, da kommst du nicht an, wenn du nicht irgendwelche Geheimgänge oder so nutzt. Ja, ich meine, es ist irgendwie müßig, da drüber zu meckern, so, weil es ist seit Jahren so. Es war heute Morgen nur so absurd. Es ist wirklich extrem geworden. Also es ist vor allen Dingen irgendwie dieses Influencer-Marketing ist in Full Effect, also wirklich Full Force. Jeder, der nur irgendwie was, also jede Firma auf dieser Messe, ich glaube sogar der Softeis-Stand hat einen eigenen Influencer. Und ich frage mich, warum der Softeis-Stand mich nicht gefragt hat. Da bin ich auch ein bisschen beleidigt, deswegen regen wir uns auf. Wir haben, ich möchte ganz kurz sagen, letzte Woche haben wir überraschend viel gutes Feedback. Also wir kriegen immer viel Feedback, auch im Reddit. Dafür auch immer herzliches Dankeschön dafür, für die vielen Leute, die sich da auch immer wieder engagieren oder die uns auf Twitter auch anschreiben, auch die Leute, die bei Soundcloud Kommentare hinterlassen. Letztes Mal war sehr viel positives Feedback. Das hat mich sehr überrascht, weil ich habe nicht verstanden, was wir anders gemacht haben. Aber offenbar hat den Leuten gefallen, wenn wir kleine Anekdoten und so an. Da waren jetzt so ein paar Anekdoten schon dabei. Da waren jetzt, also heute kommen. Haben wir unser Dings gemacht. Jetzt kommen wir zu den harten Fakten. Du hast, glaube ich, eine Studie über Podcasts ausgegraben. Ich habe eine Studie über Podcasts gefunden. Robin ist nämlich der Mann für die Studien bei uns. Genau. Und zwar von Adobe, lustigerweise. Die haben eine Studie rausgebracht. Da gab es zum Beispiel Informationen wie: mehr als die Hälfte der Hörer hören Podcasts auf dem Weg zur Arbeit oder bei der Arbeit. Bei der Arbeit. Also Grüße gehen raus an alle, die gerade arbeiten. Ja, ich wette, ganz viele sind jetzt auch auf dem Rückweg von der Gamescom. Und ein Drittel aller Millennials, die Podcast-Hörer sind, hören 5 oder mehr Podcasts pro Woche. Krass, okay. Das heißt, irgendwie an jedem Wochentag bei der, ich meine, klar, wenn du bei der Arbeit, die Arbeit hast bis 8 Stunden im Büro, fährst du eine Stunde hin, fährst du eine Stunde zurück, da kannst du 10 Podcasts am Tag reinquetschen. Ja gut, lässt sich natürlich auch schön mit ein paar Sachen verbinden. Also ich habe ja immer das Problem, dass ich sage, so wenn ich gleichzeitig gerne ins Kino gehe, aber auch noch gerne Videospiele spiele, dann ist es nicht mehr möglich, auch noch Serien zu gucken, weil irgendwann endet halt einfach der Tag. Aber Podcasts kannst du dir immer nebenbei machen, außer jetzt vielleicht im Kino. Hier ist eine spannende Studie. Die Mehrheit von Podcast-Hörern sind überzeugt, dass die Qualität von Podcasts kontinuierlich steigt. Auch hier bei uns. Das hat diese Studie auch ergeben. Ja. Auch noch ganz spannend, wo kommen die Leute her, die Podcasts hören? Lustigerweise 41% aus Online-Quellen, also von Blogs oder Artikeln. Also wir müssen auf jeden Fall mehr die PR-Maschine anschreiben. Ja, ja. Müssen mehr Artikel über die Lester-Schwestern müssen reproduziert werden. Aber die direkt nächsthöhere Gruppe mit 24% sind Freunde. Also, Leute, geht alle euren Freunden empfehlen, Podcasts zu hören. Allen. Was auch ganz spannend war, 25% aller Hörer haben angegeben, schon mal ein Produkt wegen einer Podcast-Empfehlung gekauft zu haben. Ja. Und das sagen wir in der Folge, wo kein Sponsor dabei ist. Heute ist kein Sponsor dabei. Was ist da los? Irgendwas ist da los. Das geht langsam zurück alles, aber dafür haben wir heute viele Themen. Wir reden heute tatsächlich mal über Trump, weil das haben wir in ein paar Wochen nicht gemacht. Und der hat, also momentan, ganz viele reden ja davon, dass er gerade seinen Meltdown hat. Den werden wir mal gleich besprechen. Hat er den nicht seit schon immer? Und es nimmt einfach kontinuierlich zu. Wir reden über True Fruits. Rezo zerstört wieder Leute. Und wir haben 2 Fails der Woche. Beginnen möchte ich aber, bevor wir gleich zu Luke Mockridge's Meltdown im Fernsehen kommen, mit einem ganz kleinen Mini-Update. Mhm. Erinnerst du dich letzte Woche, als wir Chris von Bullshit TV dafür gelobt haben, dass er Jürgen Trovato im Fernsehen das Wort schwul quasi abkommandiert? Schwuchtel, ja, genau. Schwuchtel, sowas, ja, genau. Er hat das im negativen Kontext. Er war ganz toll. Haben wir gelobt? Ja. Das hat er gehört. Ich glaube, der hört im Camp heimlich Lester-Schwestern, obwohl auch die das ja nicht dürfen. Dachte sich so, den Jungs, den trete ich jetzt mal in die Eier und sag einfach in der Sendung Spast. Er bezeichnet dann Zlatko als Spast. Ich finde das so gut. So, hey, du kannst doch nicht so ein Wort benutzen, da fühlen die Leute sich verletzt. Du Spast. Schwul geht nicht, du Spast. Ja. Also es ist einfach wow. Also das trägt so ein bisschen zu diesem Bild bei, was ich letzte Woche gesagt hatte, dass ja so, was man bei ihm echt ein Zwiegespalten ist. Das ist eine Frage, die man stellen darf. Ist eines der beiden Wörter schlimmer? Es gibt theoretisch rein statistisch gesehen mehr homosexuelle Menschen auf der Welt als Leute, die an Spastik leiden. Das kannst du nicht belegen, Robin. Das sagst du jetzt einfach da so. Da bin ich mir relativ. Hast du eine Statistik dazu gelesen? Nein, aber ich bin mir also einfach nur rein. Also einfach basierend auf der Schnittmenge an Menschen, die ich laut kenne. Laut Studie wird dieser Podcast immer besser. Das heißt, du kannst hier nicht mehr, du darfst nicht mehr solche Fakten nehmen. Aber das finde ich das eine interessante Frage an die Leute. Gibt es so eine Abstufung von solchen Beleidigungen? Das ist doch eine quatschige Frage. Nein, ich weiß nicht. Also, wer soll das denn ernsthaft beantworten? Nein, weil ich glaube, viele würden nicht Schwuchtel sagen, aber ich glaube, viele, denen rutscht schon gerne mal ein Spaß draus. Ja, also was ich gerne auch immer wieder, was heißt gerne, ne, was einfach so ein Standard bei mir immer war, ist, dass ich behindert gesagt habe. Ne, weil das hat sich so aus Kindertagen, da haben wir uns das irgendwie an die Ohren gehauen, bitte behindert. Das gehört einfach zu den Dingen, die ich mir jetzt über die Jahre auch abgewöhnen musste. Das ist, also ich glaube, dementsprechend gebe ich dir recht. Also ich glaube, da die Schwere des Wortes ist, glaube ich, im Allgemeinen. Beides sollte man nicht sagen, aber ich habe schon das Gefühl, dass sozusagen jetzt im Auge des durchschnittlichen Fernsehzuschauers wahrscheinlich die eher mit oh, okay, er hat sich dafür eingesetzt, dass er nicht Homosexuelle beleidigt, assoziieren und dass vielleicht auch bei Spast die Verbindung zu der Krankheit gar nicht da ist. Da gab es zumindest keinen geklippten, Clip, den man uns geschickt hatte. Was aber rumging tatsächlich auf Twitter, war ein Clip von einer Sendung, von der ich wirklich nie gerechnet hätte, dass ich da mal noch mal was sehe. Nämlich vom vom Fernsehgarten. Der ZDF-Fernsehgarten existiert, glaube ich, seit 9000 Jahren. Mhm, das ist die korrekte Zeitangabe. Sind 30, aber es ist fast 9000. Seit 10.000 davon moderiert ihn, glaube ich, Andrea? Kiwi. Kiwi, ich weiß gar nicht, wie sie mit richtigem Namen heißt. Ich glaube, ihr Nachname fängt mit Kiwi an und dann geht es irgendwie weiter. Kiwi, ja, egal. Und die macht das halt seit Ewigkeiten. Und da dachte man sich jetzt, zwischen all den großartigen Komikern und, also wie zum Beispiel Fips Asmussen, der da schon auf der Bühne stand. Und kennst du Fips Asmussen? Tatsächlich nur vom Namen her. Weil dann kaufen wir, das ist die Hausaufgabe für nächste Woche, Robin, wir kaufen ein Witzebuch von Fips Asmussen und zwischen jedem Thema lesen wir seine besten Knaller vor. Das kümmere ich mich mal drum, hole ich einen. Ist das nicht eher was für die Tour, was wir uns aufheben sollten? Ich glaube, dann gehen die Leute. Dann gehen die Leute bei Fips Asmussen Witze. Das war schon, als ich ein kleiner Junge war, also lange her, 1980, da waren die schon scheiße. Da waren die schon nicht mehr witzig. Und dann haben die sich jetzt gedacht, so, wir brauchen junges Blut. Ne? Und haben sich dann zwischen Jürgen, also die ganzen Schlagerleute und wie sie alle heißen, haben sie sich dann Luke Mockridge eingeladen. Und Luke Mockridge kam und war unwitzig. Skandal. Jetzt wirst du sagen, ja und? Ich sage aber, dieses Ding geht, dieses Schauspiel. Wenn man das ganze Ding so vorstellt, ist es einfach super, super gut. Ja. So, das ist einfach, wow, alle sind ausgerastet. Ja, er steht da mit rosa Shirt und hat eine Banane in einem Teil des Stücks in der Hand, mit dem er versucht zu telefonieren. Dann springt er irgendwann wie so ein Affe durch die Gegend, furzt mit der Achsel, also und versucht, wie Benjamin Blümchen mit dem Arm zu törönen und macht dann Witze über alte Menschen. Ich muss dazu sagen, als ich das nacherzählt habe, was da passiert im Büro, ich habe halt gesagt, ich habe das mitbekommen mit Luke Mockridge und alle so, nee. Und dann habe ich sozusagen den gesamten Hergang dieser Show nacherzählt, fanden alle mega lustig. Ja, da hat es gezogen, ich sag's dir. Es war einfach nur das falsche Publikum. Also wenn man es tatsächlich sieht, dann ist es auch so eine Mischung zwischen Fremdscham, du verstehst nicht, was das ist, du fragst dich in dem Moment auch, ist sein neues Programm einfach genauso scheiße oder ist das überspitzt? Es ist definitiv überspitzt. Er sagt auch an einer Stelle, ich muss jetzt hier so lange und mit der Achsel furzen, bis ihr lacht. Denn es ist, und es hat sich hinterher herausgestellt, wohl ein Prank, den er für seine neue Show, der startet im September, jetzt so ein Ding namens Great Night Show, also wahrscheinlich seine eigene Late Night, um mit Klaas in Konkurrenz zu treten. Und dafür auf war Sat 1 ist ja selber Laden. Ja. Interne Konkurrenz, anderer Abend vielleicht. Ja. Und das, was dann zum Skandal wurde, war im Grunde auch die Moderation danach. Weil Luke Mockridge ging von der Bühne, hat es dann irgendwann selbst überstanden, auch das Publikum, das nicht wirklich gelacht hat. Wobei es gab wohl immer noch trotzdem einige, die bei den nicht vorhandenen Pointen, ja. Also der hat Fritzchenwitze erzählt. Ja, das war aber auch schlecht. Als ich das zum ersten Mal gesehen habe, war ich halt völlig überzeugt davon, direkt, dass er irgendwie einen Knopf im Ohr hat und jemand ihm sagt so, ja, mach mal einen Fritzchenwitz. Ja. Weil er sagt dann so, da ist meine Oma. Luks Oma. Da war ich dann und da hat die Oma gesagt, Fritz, nee, ich meine, Luke hebt nichts was auf, was auf dem Boden liegt. Und dann hat Fritzchen, Luke hat dann ist die Oma auf den Boden gefallen und dann habe ich sie nicht aufgehoben, weil Fritzchen, nee. Ja. Also das ist jetzt nicht übertrieben, wie scheiße er diesen Witz erzählt. Also man muss ganz offen sagen, ich war ja schon mal bei ihm bei einer Show. Und zwar nicht, weil ich bezahlt habe, sondern weil ich eingeladen wurde und war da mit ein paar Leuten aus meinem Freundeskreis. Und zwei Dinge fand ich sehr, sehr erstaunlich. Das erste war, wie beschissen ich das fand. Und zwar so sehr, dass, das hast du vielleicht bei mir schon mal erlebt, wenn ich Dinge richtig schlecht finde, werde ich aggressiv. Also ich werde vor allen Dingen deswegen aggressiv, weil ich da saß und, also es war die Mercedes-Benz Arena und alle haben schallend gelacht. Und du musst dir das so vorstellen, die Show beginnt und Luke Mockridge kommt raus und sagt so, Gummibärchenbande, kennt er? Und alle so, ja, kennen wir, ja. Es ist wie ein Mario Barth für all die sich denken, nee, der ist sonst so sexistisch. Ich bin da intellektuell, stehe ich da weit drüber. Ja, guck mal, Gummibärchenbande, kenne ich. Und da wird einfach nur dieser nostalgische Reiz aktiviert. Alle jubeln und 90% der Show haben so funktioniert. Irgendwann am Ende der Show hat er sogar diese alten Serien-Intros gesungen und alle so, ja, Gummibärchen. Also es war der Punkt, an dem ich das Ding verlassen habe. Ich stelle mir das die ganze Zeit so vor, wie du da so, alle finden es mega geil und du bist da so richtig wütend und fängst an, den Sitz vor dir zu hauen. Ich habe übertriebenst abgekotzt und neben mir die Leute, die meinten, David, komm. Und ich war, und das war das zweite Ding, was mich so überrascht hat, ich war mega angepisst auch von meinen Freunden, von denen ich ja weiß, wie könnt ihr die das haben mögen? Ja meinen Humor, müssen sie ja, sonst wären wir ja nicht befreundet. Und die haben gelacht, Robin, an einigen Stellen. Nicht immer, aber an einigen Stellen haben sie gelacht. Und ich war mir nicht sicher, ist das jetzt ein Hilfeschrei von denen in Interner? Wo, weißt du, wenn du übermüdet bist und der Körper nicht mehr richtig funktioniert und du fängst an zu lachen? Weil das war nur noch Müll. Und ich dachte dann jetzt bei dieser Show da tatsächlich, was hat sich der Programmchef denn gedacht? Also ich meine, klar, er funktioniert ja bei vielen, das muss man dazu sagen. Es gibt genügend, die ihn lustig finden. Humor ist ja reine Geschmackssache. Aber es ist jetzt noch nicht so weit entfernt gewesen von dem, was er normalerweise macht. Auf jeden Fall ist dieser Kiwi hinterher in ihrer Abmoderation seines Auftritts völlig ausgerastet. Also fing dann an zu sagen, sowas hätte sie in all den 30 Jahren oder ich weiß nicht, ob sie das jetzt die vollen 30 Jahre, aber in all ihrer Zeit, in der sie das moderiert, hat sie noch nie so eine bodenlose Frechheit. Warum, sie nennt ihn doch die ganze Zeit einen jungen Künstler. Aber ich denke so, ist der 14? Also irgendwie so, der macht das ja auch schon ein paar Jährchen. So. Nee, er ist definitiv 10 bis 20 Jahre jünger als der Rest, der da normalerweise auftritt. Ja, okay, da sind die Amigos, die da normalerweise stehen und Sachen wie unter der Sonne von Maracau. Habe ich mir jetzt gerade ausgedacht, kann sein, dass es den Song wirklich gibt, aber meine Oma hört das, deswegen Instant weiß ich, Hit. Es klingt auf jeden Fall so. Ist, auf Reddit gibt es jetzt bestimmt wieder Leute, ja, die das ausschneiden. Da einen richtig guten Beat draus. Die das ausschneiden und dann ein Video draus machen, wie ich in der Sonne liege. Nee, aber nicht, also sie sagt dann, shame on you, Luke Mockridge, hier auf unsere Kosten mein Publikum vorzuführen. Und es gab dann auf Twitter so gab es zwei Lager, das fand ich ganz interessant, auch unter den jungen Leuten, die sagten so, Fernsehgarten, das, also ich hatte auch geschrieben, das ist im Grunde ist das eine betreute Sterbehilfe, diese Sendung, da jede Woche wird da im Grunde, werden die alten Leute dann in den Schlaf gewogen, da schon morgens um 10. Du beschmutzt dir eine 30-jährige stolze Historie, David. Ja, ich habe das früher als kleiner Junge immer gucken müssen und weiß dementsprechend so, es hat sich auch nicht wirklich viel verändert. Es gab letzte Woche oder vorletzte Woche erst, das war ganz witzig, der Zufall, bei Übermedien hatten sie einen Clip zusammengeschnitten aus einer der letzten Shows vom Fernsehgarten. Da haben die so, ich glaube, das große Schlagergrillen oder so veranstaltet. Und es war einfach ein Sammelsurium der Peinlichkeiten. Ich weiß nicht, ob Boris Rosenkranz das selbst zusammengeschnitten hatte, aber die arme Sau, die sich das angucken musste, tat mir richtig leid. Musste mal suchen, könnt ihr auch mal suchen, bei Übermedien gibt es den Clip auf YouTube. Ich glaube, das Vorschaubild ist, wie dieser Schlager Jürgen auf dem Boden sich irgendwann wälzt. Also dementsprechend gab es dann, wie gesagt, die sagten so, naja, was regen die sich auf, ne? Oder die sagten, der war ja noch nie lustig. Und andere sagten aber auch, es ist ja schon auch journalistisch oder beziehungsweise als Moderator, ein guter Moderator, und dem pflichte ich irgendwie bei, hätte damit Charme und Witz drüber gespielt. Ich erinnere mich immer an den Webvideopreis 2014, wo der Schniesen damals auf der Bühne als Kollege gewonnen hat, sich entschieden hat, ich gehe da jetzt sturzbetrunken übrigens mit auf die Bühne. Gegen wen hat Kollege gewonnen? Gegen einen jungen, aufstrebenden YouTuber. Yeah. Als Newcomer. Newcomer, das ist ja. Er war nicht 14, auch wenn das Fast. Wort jung das impliziert. Ja. Robin Blase. Ja. Der Schniesen hatte dann sich entschieden, sturzbetrunken seine Hose runterzuziehen. Und er stand dann da mit entblößtem Pipi-Mann. Und niemand, also alle haben wirklich, es war ja so, du hörtest so ein empörtes Raunen durch die Reihen. Ich finde es so geil, dass du immer so hardcore krass bist und dann entblößter Pipi-Mann sagst. Ja, ja. Ja. Immer mal so ein bisschen Abwechslung, ja, habe ich gedacht. So. Auf jeden Fall, das fand ich ganz cool, weil Klaas in dem Moment super souverän drüber moderiert hat. Ich glaube, alle beide haben dann ihn. Also ohne ihn so richtig fortzuführen, haben sie aber schon auch einen Witz auf seine Kosten gemacht, der aber nicht so richtig drastisch war, der ein bisschen das Pulverfass aus der Situation genommen hat. Und das fand ich, das ist gutes Moderieren. Und was ja auch viele immer als Beispiel nehmen, ist damals Marcel Reich-Ranitzky, der sein berühmte Ich nehme diesen Preis nicht an, Ansprache, wo Thomas Gottschalk da einfach ganz klasse drüber moderiert hat. Und das ist so dieses, wenn du ein guter Moderator sein willst, dann bist du so. Ich kann verstehen, dass man so ein bisschen angepisst ist, aber diese Ansage, also irgendwie von Unkollegialität zu sprechen und dann Luke Mockridge so fortzuführen, auch irgendwie wieder nicht so cool. Ich bin mir deswegen nicht sicher, weil es auch irgendwie, also ich kenne sie nicht und ich kenne auch die Sendung nicht, aber es wirkte auch so komisch, dass ich mir auch vorstellen kann, dass das irgendwie Teil davon war. Vielleicht war die Challenge ja gar nicht, glaubste, blamier dich auf der Bühne vom Fernsehgarten, sondern sorg dafür, dass der Fernsehgarten zum ersten Mal in der Geschichte viral im Internet geht oder so. Das wäre schon ganz schön bitter. Also ich meine, ich bin gar kein Fan von solchen Aktionen, wenn man das ganze Publikum, weil ich meine, bis Mitte September soll diese Show erst starten. Und man weiß ja noch gar nicht, also so 100% sicher ist das ja nicht. Also ich glaube, es soll wohl aus dem Umfeld des Moderators, das habe ich heute witzigerweise, Roman, du wirst mich lieben, ich habe in der InTouch recherchiert heute. Okay. Ich war nämlich beim Friseur und habe diese Zeitung vor mir liegen. Also heißt, es gibt keine seriösen Quellen, die das bestätigt Nein, haben. Nein, da stand drin, die InTouch hat nachgefragt. 100% ist es genau das Gegenteil davon dann. Ich hatte tatsächlich meine Friseurin gefragt, ob ich die Zeitung mitbringen darf. Aber sie wollte sie nicht aus der Hand geben. Die ist sehr beliebt beim Publikum. Die ist da sehr, sehr beliebt. Und weil es gab da so Artikel drin, da habe ich mir so an den Kopf gefasst. Es gab einen, da ging es um, was war denn das? Der Neue von Gigi Hadid betrügt sie schon. Oh Gott. Die hat nämlich, die datet jetzt gerade, all das weiß ich jetzt, Robin, die datet gerade den Bachelorette-Teilnehmer aus der letzten US-Staffel. Und er betrügt sie schon, denn er ist durch den Central Park gelaufen und da sind Fans auf ihn zugelaufen. Eine davon hat ihm auf die Wange geknutscht. Hm. Und dann der letzte Satz ist mein Lieblingssatz gewesen. In Touch liegen Bilder vor, wie er zusammen mit ihr ein Penthouse betreten hat. Und ich dachte so, labert doch keine Scheiße. Wenn ihr Bilder wirklich hättet, die euch vorliegen, dann wärt ihr die Ersten, die veröffentlichen würden, weil ihr jeden Scheiß durch den Schmutz zieht. Und jede Seite, auf jeder Seite war irgendeine Lüge. Das ist so krass. Also wir müssen das wirklich wieder bei der Show machen, dass wir so eine dieser Zeitungen kaufen und auf der Bühne zerfleddern. Das geht nicht, David. Wieso? Weil dann kommt der Deutsche Journalistenverband und haut ein Statement gegen die Lästerschwester raus. Das wollen wir nicht. Das war diese Woche das große Thema wieder. Rezo hat, ich weiß nicht, das ist ein neuer Shitstorm gewesen. Eigentlich irgendwie also auf Twitter auf jeden Fall. Also jeder Journalist, der irgendwas von sich hält, hat irgendwas dazu gesagt. Ich finde es mega faszinierend, weil wir wollen ja mit Rezo da auch bei der Tour drüber sprechen, wie das für ihn so war. Aber meine Theorie ist ja die ganze Zeit, dass alles, was da drumherum passiert ist, also auch diese Viralität dieses Videos, also keine Frage, ist ein super geiles Video gewesen. Aber ich glaube, das wäre innerhalb von YouTube, also ich glaube, innerhalb von YouTube kannst du gar nicht so viral gehen, wie das Video von Rezo viral gegangen ist, weil es gibt kein vergleichbares Video, das jemals in so einer kurzen Zeit so viele Views, zumindest innerhalb von Deutschland, glaube ich, gemacht hat. Mhm. Und meine Theorie ist ja, dass die alten Medien innerhalb sozusagen ihrer Aufregung darüber, wie krass das ist, dass ein YouTuber so viel Macht hat, eigentlich indirekt bewiesen haben, dass sie diejenigen sind, die so viel mehr Macht haben, weil sie diejenigen waren, die zu 70% dafür verantwortlich waren, dass dieses Video so viral gegangen ist und wahrscheinlich zu 99% dazu verantwortlich waren, dass es überhaupt über so einen internen Diskurs innerhalb der YouTube-Zielgruppe hinaus in die Politik und in die Journalistenkreise und so weiter hinausgetragen wurden. Und jetzt ist das wieder so ein Fall. Das ich glaube, jetzt ist es, jetzt dadurch wird aber vielleicht noch eher verständlich, warum er warum das jetzt diesen Kleinkrieg zwischen Journalisten und ihm gab, weil er sie jetzt nämlich kritisiert hat. Genau, aber hat er das wirklich getan? Weil das war nämlich das Lustigste an dieser ganzen Geschichte ist, dass, und die Space Fox haben dazu ein super tolles Video gemacht, noch eins, denn das Video war nämlich eigentlich ein Video der Space Fox. Rezo war da einfach nur zu Gast. So wie man das unter YouTubern macht, da trifft man sich halt mal und wenn man irgendwie in der gleichen Stadt gerade zufällig ist oder so. Der war auch bei Marty, ich habe den auch genau der ist hier, an dem Tag hier im Büro. In dem Büro, wo wir gerade den Podcast aufnehmen. Ich habe ihm auch noch Hallo gesagt. Ich habe auch Game of Thrones eine neue Folge aufgenommen von dem anderen Podcast und da war ein Journalist da und dann bin ich mit ihm hier. Also bin ich mir durchgegangen und meine so, ist das der Tisch, an dem dieses Rezo-Video aufgenommen wurde? Mhm, das ist der Tisch. Ja, das ist der Tisch. Ja. Wir sind gerade dabei, aus den Resten des Tisches die Späne, die werden zu Zahnbürsten und mit denen putzen wir uns dann jeden Tag die Zähne. Weil das, also es ist, also die waren, der war einfach zu Gast. Die haben einfach ein typisches YouTuber-Machen-Irgendwas-Video gemacht. Das Video hieß, um es mal kurz, falls ihr es noch nicht gesehen habt, wir bilden Rezo mit Bild großgeschrieben, weil sie in erster Linie mit ihm durch die Bild-Zeitung blättern. Genau. Und was darin passiert ist, dass sie so 14 Minuten relativ frei reden. Und muss dazu sagen, ne, ich hasse die Bild auch wirklich aus tiefstem Herzen. Deswegen finde ich, sie sind sogar sehr, sehr cool noch damit umgegangen und haben sich so an ein paar Schlagzeilen abgearbeitet, kommen dann aber auch so immer wieder so in so allgemeine Themen. Also Rezo sagt dann, dieses ganze Papier, wer macht denn das noch heutzutage? Mhm. Und du merkst so, er ist halt aus einer Generation, wo er nicht mehr liest, also Zeitungen liest. So. Ja. Also er liest natürlich noch, aber online. Diese ganzen Artikel kriegst du ja mittlerweile überall, auch auf den Online-Angeboten. Und dann gibt's so eine Stelle, da haben sich viele dann daran auch gestört, weil dann kommen sie zum Fernsehprogramm und zum Kinoprogramm und rasten völlig aus, weil sie sagen, warum ist denn das da drin? Weil, ne, das also, kann ich doch einfach in der App nachgucken. Genau, ja. Und tatsächlich war das relativ zwiegespalten noch in den Kommentaren unter dem Video. Da haben ganz viele Leute geschrieben, das wirkt jetzt aber ein bisschen engstirnig, sich über die Printmedien auszulassen. Nicht jeder hat Internet. Und ich glaube, darum ging es denen gar nicht. Das war, glaube ich, eher so ein, ne, wie wir das bei auf der Bühne letztes Jahr mit der Freizeit und Co. gemacht haben. Und es war ja auch Satire. Es also ist Satire. Sozusagen, generell, dass das überhaupt so eskaliert, dass sie sich halt da irgendwie hinsetzen und sagen, so, ich finde das irgendwie dumm. Da hat Rezo noch eine Referenz, quasi auch eine Anekdote erzählt, nämlich zu einer FAZ-Anfrage und dass also jemand von der Bild bei ihm zu Hause halt vorbeigegangen ist und bei ihm geklingelt hat, um ihn irgendwie da halt für ein Interview zu stalken, so ein bisschen. Genau, und er sagt da wortwörtlich, Journalisten sind teilweise schon echt dumm. Das ist natürlich nicht die cleverste Aussage in so einem Moment, aber ich weiß aus eigener Erfahrung, wenn du da sitzt und frei redest, dann machst du dir nicht über jede Formulierung Gedanken, was die denn auslösen könnte. Natürlich meint er nicht alle Journalisten damit, sondern exakt diese beiden, die dann im Beispiel folgen. Das ist die Frage, was für eine Mengenangabe ist manche, ne? Also. Ja, aber er sagt ja dann genau, danach, dass dieser eine Typ eine Anfrage gestellt hat, aber zum Beispiel nicht sagt, wozu. Und das ist ja bei ganz vielen passiert. Selbst ich und du, wir beide wurden ja, ich habe vorgestern erst wieder eine Anfrage von Bento, von diesem Spiegelableger bekommen, wo sie meinten, ja, jetzt ist ein halbes Jahr seit dem Rezo oder so ein Vierteljahr seit dem Rezo-Video vergangen und wir wollten mal fragen, wie hat sich so dein Politikverständnis seitdem eigentlich geändert? Also, was ist das für eine Frage? Also es wundert, und ich möchte auch niemandem da, weil das wirkt alles auch so unlauter, so dass ich mir denke, da läuft man hinterher doch nur ins Messer, wenn man da irgendwie antwortet. Mhm. Aber In dem Fall war es dann so, dass der Deutsche Journalistenverband dachte, wie bitte, alle, manche deutsche Journalisten sind dumm? Nee, das geht ja gar nicht. Und hat eine, das ist Hetze. Hat eine Pressemitteilung veröffentlicht, die dann so dieses ganze Fass hat zum Überlaufen gebracht. Und zwar hieß die Pressemitteilung, wurde überschrieben mit Rezo-Video gegen Journalisten ist billige Stimmungsmache. Das ist der erste Fehler. Eigentlich sind es zwei Fehler. So ein Rezo-Video, nein, es ist von den Space Frogs. Und zweitens, es ist ja nicht gegen Journalisten, sondern es ist eigentlich ein Satire-Video, über wo die sie sich mit der Bild-Zeitung auseinandersetzen. Was eigentlich auch Common Sense ist, also niemand wird, das ist so wie über die AfD schimpfen und nicht mal so, also die Bild hasst doch jeder, außer die, die es lesen. Und selbst die sagen, finde ich scheiße, wenn sie öffentlich gefragt werden. Ich lese mal die Pressemitteilung vor, die lautet nämlich so. Der Deutsche Journalistenverband kritisiert das aktuelle Video des Bloggers Rezo gegen Zeitungsjournalisten als billige Stimmungsmache. Man muss weder die Bild-Zeitung noch die FAZ mögen, sagt DJV-Bundesvorsitzender Frank Überall. Aber die Journalistinnen und Journalisten aller gedruckten Zeitungen pauschal als dumm und moralisch degeneriert zu diffamieren, was ist das denn? Grenzt an Hetze. Also alle, ne, wir haben gerade gelernt, nee, so war es nicht. Der DJV-Vorsitzende reagiert damit auf ein neues Video des Bloggers Rezo, in dem er sich mit dem Medium Zeitung und seinen Journalisten beschäftigt. Rezo, bekannt durch sein Blablabla, CDU, zerlegt in seinem Video Themen und Arbeitsweise von Boulevardzeitungen, was völlig legitim ist, regt sich über einen unangemeldeten Besuch von Journalisten auf und kritisiert eine Anfrage der FAZ als unnötigste Mail, die ich seit langem erhalten habe. Das geht nicht. Das geht gar nicht. Es ist billig, einerseits die Recherchen von Journalisten für das Anti-CDU-Video intensiv zu nutzen und wenige Wochen später dass die gesamte Berufsgruppe kollektive Hirnschäden anzudichten. So. Also es ist krass, was also ich finde das so geil, dass sie die ganze Zeit sagen, er dichtet denen irgendwas an und sie dichten ihm aber die ganze Zeit Sachen an. Und das ist mega lustig, wie das dann, also auch, also man könnte ja sicherlich dieses Video über die Bild-Zeitung das kann man bestimmt irgendwie auseinandernehmen. Und man kann theoretisch Rezo bestimmt auch für irgendwas kann man ihn vielleicht auch kritisieren. Aber das, was sie da gemacht haben, war so dumm, dass Rezo es wirklich ohne Aufwand geschafft hat, sowohl vom Deutschen Journalistenverband als auch von der DPA in zweimal eine Entschuldigung zu bekommen, weil die jeweils Quatsch erzählt das, haben. Das muss ich sagen. Wie krass ist das? Das kann ich dem nicht hoch genug wie heißt das Wort? Anrechnen. Anrechnen, so rum. Weil ich mir denke, mir blüht ja da zum Teil echt der Puls schon vom Mitlesen. Und der muss eine Ruhe haben und da zu Hause sitzen, weil das siehst du immer wieder. Auf alle diese Tweets antwortet der. Der sitzt da wie so ein Habicht und stürzt sich aus 20 Meter Höhe auf die Mäusejournalisten. Ich finde es auch mal, also ich muss einfach drüber lachen, weil es ist immer so, nein, du lügst, du erzählst eine Lüge. Warum steht bei dir in der Überschrift eine Lüge? Ja. Und ist immer so, er redet auch nicht drum rum und sagt irgendwie so, hey, das ist nicht ganz korrekt, könntest du da vielleicht mal korrigieren? So, du lügst. Und das kommt halt auch immer richtig, also er schießt da ja auch immer so richtig drauf. Er ist da auch nicht zimperlich, also weil er hat dann tatsächlich eine Entschuldigung von diesem Landesvorsitzenden des Deutschen Journalistenverbandes bekommen. Und von der DPA, wie oft kommt das denn vor, dass die DPA nicht irgendwie einfach so, hey, sorry, Korrektur, sondern irgendwie, wir entschuldigen uns. Ja, aber das Ding ist, was passiert ist, ist, dass die DPA hat dann darüber berichtet und ich glaube, wollten gar keinen Schaden anrichten, haben aber geschrieben, Deutscher Journalistenverband kritisiert Aussagen von Rezo. Und er sagt, wieso? Nee, tu da nicht, weil diese Aussagen habe ich nie gemacht. Ja. Das heißt, sie haben sich Aussagen ausgedacht und die kritisieren sie. Und das wiederum musste dann die DPA zurücknehmen. Weil das Ding ist, wenn die DPA eine Meldung rausgibt, dann greift das jeder auf. Das haben wir hier auch schon mehrfach besprochen. Ja, Influencer-Thema hatten wir das ein paar Mal, dass halt so ein Artikel wie Influencer fotografieren sich in Tschernobyl halt plötzlich auf jeder Seite steht, weil das halt einfach so eine wird auch nicht mehr nachrecherchiert. Agenturmeldung ist. Die wird halt einfach 1:1 Steuerung Copy in die reingepostet. Also die Space Frogs haben jetzt nochmal ein Video nachgeliefert, wo sie all das ein bisschen aufgearbeitet haben und sagen da auch, dass es bis auf Media und zwei, drei andere Blogs gab es keinen, der den Wortlaut auch verändert hat oder beziehungsweise das Ganze nochmal richtig gestellt hat. Und jetzt steht dann dieser Müll im Internet. Und ich finde es aber bei dem wirklich krass und klasse bei Rezo, dass der da auf Twitter wie so ein kleiner wie so ein Wutgnom, da bei jedem auch so sagt, nein, stimmt nicht, mir würde irgendwann der Mund fuselig werden. Solange er dann wirklich so altgestandene Superjournalisten dazu bringt, dass die sich entschuldigen. Aber ich glaube, wir müssen jetzt irgendwann anfangen, bei Streisand-Effekt Rezos Foto einfach bei Wikipedia einzufügen, weil so, das ist ja irgendwie so, die machen irgendein Video und wenn du dich da nicht drüber aufregen würdest, wäre das ein ganz normales Space Fox Video gewesen, was die Fans geil gefunden hätten. Hey, geile Cross-Promo zwischen denen, lustig, haben sich mit Bildzeiten lustig gemacht, geil, ein paar Kommentare, ein paar Likes, fertig. So, aber durch diese Pressemitteilung und dadurch, dass dann alle Journalisten natürlich auf Twitter das dann aufblasen, so weiter, wird das plötzlich so ein Riesending, dass er überhaupt da Kritik geäußert hat. Ist ja den meisten Menschen erst aufgefallen. Also ich habe die Space Fox abonniert. Ich meine, wir sitzen hier zwei Räume weiter. Ich habe das Video tatsächlich erst über Twitter mitbekommen. Ja. Gut, aber ich gucke auch schon lange nicht mehr jedes Space Fox Video. Ich finde auch, dass so ein bisschen das Out of Proportion gesprengt wurde. Weil ich, im Video kommt es schon so ein bisschen rüber wie, haha, Printmedien. Einfach aber auch, weil er online liest. Es gab dann so viel, er hat mit so vielen Leuten auch diskutiert. Ich habe das alles so ein bisschen verfolgt. Leute, die dann sagen, er liest ja gar nicht. Ich sage, natürlich lese ich, aber online natürlich. Warum sollte ich das nicht? Dann gab es dann Leute, ich hatte es von so einer Dr. Xenia Schule oder so hieß die, die meinte dann auf einen Spiegelartikel, ja, also wer so Qualitätsjournalismus wie ich tanze um den Weihnachtsbaum, oder so, da habe ich mir jetzt ausgedacht, weil ich weiß nicht, was sie genau für ein Beispiel genommen hat, aber sie hat halt seine quatschigeren Videos. Er macht ja auch Quatsch mit anderen YouTubern. Direkt das erste Video nach dem Zerstörungsvideo von der CDU war ja irgendwie eine Challenge mit Julia Butix. So, irgendwie sowas. Und da haben sich dann Leute gesagt, also wer solchen Qualitätsjournalismus. Und dann gab es wieder andere, die sagten, ja, aber er ist ja kein Journalist. Und dann gab es, das hatte ich gescreenshot, ich lese es mal kurz vor, dieselbe Frau hat dann geschrieben, ist Rezo nicht hauptberuflich als YouTuber tätig? Finanziert er nicht dadurch seinen Lebensunterhalt? Ist er nicht in Unterhaltungsformaten tätig? Mir scheint, dass alle Definitionsmerkmale des Deutschen Journalistenverbandes zutreffen. Oder, und darunter schrieb dann gleich jemand anderes, Nico Jago, den Kommentar, nach der Definition wären ja Case Freak, ApoRed und Leon Mascher auch alle Journalisten. Das ist ja jeder Journalist. Dann ist, wenn deine Katze pupst, und du machst einen Kanal, in dem du sie beim Pupsen filmst und du lädst die Videos hoch. Bist du dann auch Journalist, frage ich natürlich. Mich. Natürlich. Das ist eine harte Reportage über das Leben mit Katzen. Über das Analverhalten der Hauskatze. Der deutschen Hauskatze. Ja. So viel dazu. Ich würde sagen, wir kommen zu was Lustigerem. Wir kommen zu Donald Trump, finde ich. Mega. Da gibt's, du bist ja der sein größter Fan. Wir hatten ihn hier lange nicht. Weil ich glaube, irgendwann gewöhnt man sich an den Status quo. Aber er schafft es halt tatsächlich auch immer mit dem Wahnsinn noch einen draufzusetzen. Und wir waren ja schon lange an dem Punkt, aber wir sind jetzt wirklich an diesem Punkt, wo du halt auf Twitter gehst und halt so eine Headline liest und denkst so, das kommt doch jetzt gerade live aus Idiocracy oder von The Onion oder Postillon oder sowas, das kann doch nicht sein, weil diese Woche wollte Donald Trump Grönland kaufen und als er es dann nicht kaufen durfte, hat er ein Meeting mit Dänemark, denen Grönland gehört, abgesagt. Es ist halt und er, vor allen Dingen hat er erst getwittert, ich freue mich auf Dänemark und danach hat er dann die Premierministerin von Dänemark beleidigt, dass sie nasty sei, weil sie halt einfach klar gesagt hat, Grönland steht überhaupt nicht zum Verkauf. Du kannst Grönland leider nicht haben. Den besten Artikel, den ich dazu gelesen habe, war irgendwie so, der amerikanische Präsident hat gerade versucht, ein demokratisches Land, in dem echte Menschen leben, zu kaufen. Aber weiß man denn, was der Grund ist? Wahrscheinlich, weil irgendein Advisor gesagt hat, hey, Klimawandel, Grönland wird tatsächlich grün. lass das mal kaufen. Da sind auch ganz viele Bodenschätze, die durch das weggeschwommene Eis jetzt frei werden, was ja indirekt bedeuten würde, dass Donald Trump hiermit eigentlich den Klimawandel akzeptiert und wahrnimmt. Aber, also, keine Ahnung. Aber er wollte halt einfach mal Grönland kaufen. Super. Und das ging nicht. Und deswegen hat er gesagt, nö, da schmoll ich ein bisschen. Das finde ich nicht gut. Hat dann aber noch einen draufgesetzt. Denn, was ist er noch, David? Er ist nicht nur der beste Real Estate Developer der Welt, der einfach mal direkt Grönland kauft. Er ist ja zwei Dinge. Er ist ja erstens der König von Israel und der König der Juden, weil das, also was ich bei ihm sehr interessant finde, das finde ich, weil was er gerade macht neben seinem Gerante, ist, dass er Leute retweetet, die irgendwie was Positives ja. ihm sagen, weil gerade so die Presse so über ihn herzieht und aber auch so das Allgemeinempfinden, glaube ich, immer weiter in Richtung ja. geht, dass Leute sagen, ich habe heute bei einem TV-Sender, haben sie einen Psychiater befragt. Der meinte so, er hat sich das jetzt über ein Jahr lang angeguckt und er meint, dieser Typ und wir alle brauchen dringend Hilfe. Also es ist wirklich, ich glaube auch. Es ist wirklich, er meinte, das ist ganz, ganz gefährlich, was da auf offener Bühne gerade passiert. Ja. Aber retweetet dann so Leute, ah, my great, great friend, sad. Ja, genau, dann, das, in dem Fall war es nicht mal ein Retweet, sondern er hat einfach irgendwie behauptet, irgendjemand hätte irgendwas über ihn gesagt. Es ist ein TV-Moderator, nämlich Wayne Allen Root. Das ist so ein Typ, der hat wie ganz viele von seinen Followern, hat er so eine Show, da blufft er eine Stunde in sein Mikrofon. Ich glaube, er hat einen Podcast. Und stell dir mal vor, wenn er seine eigene Meinung im Podcast sagen darf. So weit sind wir schon gekommen. Und der sagt da halt, dass für die Juden Donald Trump der beste, also er sagt literally, das ist der beste Präsident in der Geschichte der Menschheit. Und er wäre der König von Israel und der König der Juden. Und das hat der so, das retweetet. Also er schreibt, und er hat das nicht retweetet, sondern er schreibt also, big thanks to my friend. Abgetippt. Er hat das genau abgetippt. Abgetippt. Übrigens, hier, mein guter Freund hat gerade gesagt, ich bin der König von Israel. Wollte ich nur bei euch wissen lassen, dass ein guter Freund von mir das gerade gesagt hat. Ja, hätte er nicht machen müssen, weil zwei Tage später hat er selbst nachgelegt, er ist nämlich auch der Chosen One. Ja? Das war, ist der Auserwählte. In der Matrix, Matrix 4 übrigens. Matrix 4 wird ja gedreht, können Sie sparen. Donald Trump hat auf jeden Fall alle roten Pillen geschluckt, die es gab. Somebody, excuse me, somebody had to do it. I am the chosen one. Somebody had to do it. Er redet über China. Er hat wieder, es geht ja gerade sehr viel um China. Es geht viel um diese, wobei ich das interessant finde, weil in den US-Medien und generell in allen Wirtschaftsmedien sprechen alle davon, dass global die Welt, aber vor allen Dingen die USA auf eine neue Rezession zusteuern. Ja. Das ist jetzt seit ein paar Wochen bekannt. Das ist ja auch so ein Ding, was gerne eine self-fulfilling prophecy so ein bisschen ist. Aber ja, genau, aber er tut das Thema gar nicht ansprechen, sondern macht zwei Dinge. Er schiebt es immer auf die Feds. Wir haben letzte Woche schon überlegt, sprechen wir das es Thema an. Es ist ein an. Sehr komplexes, ein Thema. Komplexes Thema. Es gibt Inverse Yield. Inverse Yield Curve heißt ja, das. Ja, genau. Und, aber für ihn ist das der eine Feind, der andere ist China. Und was er gerade gegen China bombt, geht gar nicht. Und er stand dann irgendwie am Weißen Haus im Garten. Die Sonne ist so ein bisschen durch die Wolken getreten. Und ich glaube, in diesem Moment hat ihn gerade ein Lichtstrahl getroffen. Ja. Und so siehst du, ich kämpfe für uns, ich kämpfe gegen China und wir gewinnen. Und dann guckt er so nach oben in den Himmel und sagt, I'm the chosen one. Und guckt wieder zurück und sagt wieder, wir werden gewinnen. Und das haben die Leute natürlich aufgegriffen. Ja, und, weil das sagen nur geisteskranke Leute. Oder du bist es wirklich, Robin, du weißt es nicht. Weiß ich nicht. Am geilsten fand ich dann, weil Amerika ist ja auch so religiös. Ja. Ist auch gerade jetzt wieder so ein Ding viral gegangen, wo jemand, ich glaube, es ist schon ein bisschen älter, Donald Trump gefragt hat, so, was ist dein Lieblingsbuch? Und dann sagt er wieder, mein zweites Lieblingsbuch ist Art of the Deal, Nummer 1 Buch, die Bibel. Und dann sagt der Moderator so zu ihm, ja, was ist denn dein Lieblings-Bibelzitat? Und er so, alle? Ich finde die alle gut. und dann so, nee, wirklich, also du musst ja doch irgendwie einen Verse haben, der dich besonders irgendwie getoucht hat, dass du, nee, also da möchte ich gar nicht drüber reden, weil das ist sehr persönlich. Und dann sagt der andere, okay, dann sag uns wenigstens so, New Testament oder Old Testament? Also ich muss sagen, am meisten, beide gleich. Beide super. The Bible means a lot to me, but I don't want to get into specifics. Even to cite a verse that no, you like. No, I don't want to do that. You're an Old Testament guy or a New Testament guy? Probably equal. I think it's just an incredible, the whole Bible is an incredible. Was ich eigentlich sagen wollte, ist, dass diese ganzen so bibeltreuen Leute da natürlich jetzt irgendwie so die haben jetzt ihr dazwischen gehen. Und dann gibt es natürlich die halt sagen, so, ja, weil ganz viele fundamentale Christen in den USA ja auch sowieso Republikaner sind, das auf der einen Seite zu bestärken, auf der anderen Seite sind dann die ganze Zeit so Passagen aus der Bibel tweeten, wo das Kommen des Antichrist beschrieben wird, so von wegen so ein falscher Prophet kommt zuerst, bevor der eigentliche Second Coming of Jesus kommt, kommt erst der Antichrist, der behauptet, er wäre der zweite Jesus. Genau. Sehr gut. Ja. Ich finde das ja generell auch unter seinen Tweets, das macht es mir eine große Freude und wahnsinnig viel Angst, wenn ich einfach auf die nächsten Antworten klicke, weil darunter befindet sich natürlich eine ganze Latte von Leuten, die ihn als Arschloch oder was auch immer bezeichnen, aber auch wahnsinnig viele, die schreiben, er ist der Beste. Also da sind auch Leute, ich weiß nicht, ob du diese Menschen schon mal kennengelernt hast, wenn du auf einer Party bist und es gibt den einen, der erzählt was und alle hören zu und daneben steht einer, der erzählt die ganze Zeit seine eigene Geschichte und bekommt gar nicht mit, dass ihm keiner zuhört, aber er redet einfach weiter. Und er redet und er redet und er redet und alle anderen sind schon weg oder hören schon nicht mehr zu oder das Thema ist gewechselt und er redet aber trotzdem noch über dieses Thema. So ist das mit denen, die jedes Mal dieselben Sachen schreiben wie Donald Trump hat uns allen Wohlstand gebracht. Er ist der Präsident, der Amerika great gemacht hat. Und jetzt zum Beispiel, wenn er was zu China schreibt, gibt es dann China hat uns seit Jahren betrogen und bestohlen. Sie wiederholen also im Grunde nur seine Narrative immer und immer wieder, ohne zu sagen so, ich habe nachgegoogelt, die Fakten sagen, sondern es ist nur, weil Trump sagt, China hat uns die größten wirtschaftlichen Rückschläge bedeutet. Ja, in Deutschland hast du das ja auch. Das ist so ganz schlimm, weil du halt genau, also teilweise bekommst du es ja einfach mit, wie Leute einfach 1:1 Fox News Sachen einfach wiederholen, weil sie sich halt wirklich einfach nur Sachen aus einem Medium rausziehen. Das ist ihre einzige Informationsquelle. Und ich finde das ja so schade. Mein Gastvater in den USA guckt auch den ganzen Tag Fox News, wählt nur Republikaner. Und der ist genau so. Also mit dem kannst du auch nicht reden. Also der nimmt, also super lieber Mann, der hat mich ja aufgenommen bei sich in seiner Familie. Ganz, ganz toller Typ. Super liebevoll, ganz sympathischer Mensch. Aber wenn es um Politik geht, geht's aber nicht. Ne? Weil er halt einfach bei Fox News gehört hat, das ist so, also ist das so. Es war witzig, als ich heute die InTouch gelesen habe, blätterte ich vorbei an Miley Cyrus und Luke Hemsworth haben sich getrennt. Und da sagt die Friseurin, sie sieht das so aus dem Augenwinkel und sagt so, ha, ja, der hat die ja auch betrogen. Und ich so, hä? Das weiß ich ja gar nichts. Wo hast du das denn her? Ja, das habe ich in der InTouch gelesen. Und der Witz war, 5 Minuten vorher meinte ich noch so, diese Zeitung macht alle Menschen dumm. Die habt ihr hier zu liegen und jeder einzelne eurer Kunden geht dümmer aus diesem Laden raus. Und dann meint sie, ja, findet sie genauso. Sie kann das auch nicht leiden, aber sie hat irgendwann mal so ein Abo dafür abgeschlossen und hat es nie abbestellt. Deswegen kommen diese Zeitungen immer rein. War sich also dessen durchaus bewusst, dass da nur Schrott drin steht, hat aber irgendwie selber mal. Oder hat ihr nur so peinlich pikiert zugestimmt? Das ist eine sehr intelligente Frau. Also ich glaube ihr das, aber. Irgendwie beim Blättern wird sie das aufgeschnappt haben und du speicherst im Hinterkopf, glaube ich, unwissentlich genau solche Informationen ab. Und wer hinterfragt dann noch großartig? Für dich ist dann irgendwie so so eine halbe Wahrheit, hat er die nicht betrogen oder so? Und das sagst du dann dem Nächsten und plötzlich trennen sich dann. Ich glaube, die haben sich deswegen getrennt, beide. Wahrscheinlich. Ja. Hören wir auf damit, kommen wir zu Früchten. Und zwar den echten Früchten, True Fruits. Ich weiß nicht, ob ihr es noch wisst, vor ein paar Monaten hatten wir das Thema schon mal. Da ging es, ich glaube, da ging es um einen Saft, den True Fruits mit den Worten abgefüllt und abgeschleppt beworben hatte. Mehrere Sachen. Ich glaube, es ging dann auch, Rassismus war auch nochmal ein Thema, das war schon ein bisschen älter. Also die Werbekampagne war ein bisschen älter und das ist dann aber irgendwie nochmal hochgeschwappt, dass sie irgendwie, keine Ahnung, diese Flasche kommt nicht über die Grenze oder halt irgendwie solche Sachen. Es war auf jeden Fall diskutierwürdig und wurde dann auch stark diskutiert, weil True Fruits, die Masche von denen ist erst provozieren, hinterher dann in die Opferrolle stellen und dann passiv-aggressiv oder sehr aggressiv nach vorne gehen, indem jetzt alle Bilder auf Instagram zum Beispiel sind mit einem kleinen Claim, nämlich mit den Worten Achtung, diese Worte ist nicht für dumme Menschen geeignet. Genau, wer die Werbung, genau, wer diese Werbung nicht versteht, so. Ja, diese Werbung ist nicht für dumme Menschen geeignet. Ja. Das heißt, da wird direkt gesagt, zu jeder, der unseren Witz nicht versteht, ist dumm. Genau. Und hat einfach den Witz nicht verstanden. Ja. Ein bisschen wie bei Inscope. Alle, die humorlos sind, werden das jetzt nicht lustig finden. Ja. Ja, und jetzt diese Woche gab es, oder letzte Woche, das ist schon ein bisschen her, jetzt gab es einen, sie haben einen, ich weiß das gar nicht, ich dachte erst, es ist Sonnenmilch, aber es ist irgendwie so ein Getränk, was man. Sieht halt aus wie Sonnencreme. Es also sieht aus wie Sonnencreme und ist aber, glaube ich, ein Fruchtsaft. Und den haben sie beworben, indem sie einen Penis mit Sonnenmilch auf den Rücken einer Frau, die gerade am Strand sitzt, gemalt haben. Und darunter haben sie mit den Worten geworben, wann feierst du endlich wieder deinen Comeback? Aber Cum ja. Mit C-U-M wie Sperma. So fanden viele Leute nicht so lustig. Und hat jetzt auch wieder für so eine Debatte gesorgt, weil ganz viele haben, glaube ich, auch das große Ganze nicht verstanden. Ich habe zum Beispiel bei Bonnie Strange gesehen, auch so eine Influencerin. Das fand ich auch, das war der lustigste Post der Woche, wo ich jetzt war, was? Ja, sie hat da so einen ellenlang, also sie hat auch ein Bild, glaube ich, gepostet, wo sie sich einen Penis dann ins Gesicht eine Freundin, sie sind beide so halb nackt auf dem Foto und ihre Freundin hat quasi auch den auf dem Rücken, hat ihre Freundin auch mit Sonnencreme einen Penis drauf gemalt und dann im Text steht, ich weiß überhaupt nicht, was ihr halt habt, ich male schon immer Penisse mit Sonnencreme überall drauf. Und jetzt darf ich das plötzlich nicht mehr. Was ist nur los mit der Gesellschaft? Das ist so, wie ist es möglich, dass man da nicht im Kontext herauslesen kann, da geht es um Werbung und eine Werbebotschaft, die bewusst provokativ ist und in der Vergangenheit, und das muss man ja ein bisschen bei True Fruits auch noch mit reinrechnen, der Ärger der Leute kommt ja auch daher, dass da A, schon so viel passiert ist und B, die Kommunikation dieser Leute auch eine absolute Katastrophe ist. Und in diesem Fall gab es ja noch was anderes. Genau, und zwar, das habe ich bei Urs gesehen, der hatte das getweetet, und zwar zu einem dieser, ich glaube, es ist ein älterer Post, ich weiß nicht, ob das jetzt erst rausgekommen ist oder hoffe nicht, dass das irgendwie gefotoshoppt war oder so, aber ich habe das jetzt nicht groß gefact-checkt. Ich vertraue ihm einfach, dass das ein echtes Ding war. Das war ein Post, auf dem eine dieser Werbungen, die auch kritisiert wurden, nämlich abgefüllt und abgeschleppt neben so einer Flasche. Ja. Und da gab es ja es gab immer ein Statement von True Fruits, die gesagt haben, jeder, der in sowas was Sexuelles reininterpretiert. Es geht nur darum, dass wir unsere Flaschen abfüllen und wollen, dass sie verkauft werden. Sie hatten sogar argumentiert, das Problem seid eher ihr, weil ihr das da reininterpretiert. Ihr Sexualität damit reininterpretiert. Ja, anscheinend ist nicht nur sind die dummen Menschen, die die Werbung nicht verstehen, die was Sexuelles reininterpretieren. Es ist unter anderem auch der Gründer und Chef der Marketingabteilung, der nämlich unter diesem Post wohl kommentiert hat, that's how I like my hose. Also, so mag ich meine Schlampen. So mag ich meine Schlampen, abgefüllt und abgeschleppt. Und da haben sich ganz viele, es gab so ein paar Leute wie Charlotte Roach und so, die sich da wirklich aktiv gegen einsetzen, weil sie sagen so, ey, das geht nicht klar. Es gibt wohl sogar eine Petition, die an die Abverkäufer gerichtet ist, die sagen, nehmt True Foods aus dem Sortiment, weil das die einzige Möglichkeit ist, denen Herr zu werden. Woraufhin True Fruits jetzt wieder ein Statement veröffentlicht hat. Ich muss gestehen, ich habe es nicht mal geschafft, das bis zum Ende zu lesen. Die Too Long Didn't Read-Fassung war, wie man einigen anderen Magazinen entnehmen konnte, dass sie sich wieder in so eine Opferrolle stellen und so ein bisschen auch diese Narrative auch übernehmen, wo sie immer wieder sagen so, ach, darf man das heute nicht mehr? Ach, ist das, seid ihr nicht das Problem? Ist das nicht schon Zensur? Ist das nicht eine Diktatur des Humors? Und das ist 1:1 Donald Trump. Und jeder Rechtspopulist. Ja. Und ich habe jetzt einen Artikel gelesen dazu, der genau das in den Raum stellt. Also der quasi nicht sagt, das sind Rechtspopulisten. Ich glaube, es war beim Stern. Ne? Kann sein. Ja. Sondern dass die vielleicht, ich gehe mal davon aus, gezielt, vielleicht einfach erkannt haben, das funktioniert ja. Also Rechtspopulisten sind ja weltweit sehr erfolgreich mit genau dieser Strategie. Lass das doch mal auch im Marketing probieren, vielleicht, weiß ich nicht. Weil das ist, also die machen genau das Gleiche. Also genau die Sachen, diese Steps, die du gerade beschrieben hast, sind ja genau die Sachen, die man bei all diesen dann, das muss man auch noch sagen dürfen, was ist denn los, ist eine Zensur, ist Diktatur, bla bla. Also ist in diesem Land und so, dann kommt die plötzlich die Landesebene mit dazu, wo dann Patriotismus mit irgendwie plötzlich reinspielen soll. Die Frage ist für mich halt die ganze Zeit, ist das deren Zielgruppe? Also wollen die, dass Leute, die sonst die AfD wählen, mehr 3 Euro teure Smoothies kaufen? Da können die sich doch im Rewe. Ja. So, was ist da los? Also ich glaube, wenn man das und das bei uns im Forum zum Beispiel war fast die einstimmige Meinung, was regen die sich denn auf? Ist ja nun Penis auf dem Rücken. Und ich glaube, wenn man das so isoliert betrachtet, ja, dann kann man schon sich wundern über diesen erneuten Shitstorm. Ich kann das auch, weil das ist ja dann eine Narrative dieser Rechtspopulisten, dass sie dann sagen, diese Snowflakes regen sich über jeden Scheiß auf. Aber in dem Fall gingen dem Ganzen ja ein paar Sachen voraus. Und bei dieser anderen Werbung war es so, bei dieser abgefüllt und mitgenommen Nummer, dass es tatsächliche Vergewaltigungsopfer gab, die darunter geschrieben haben, hey, versteht ihr eigentlich, was so eine Werbung, wenn du durch den Hauptbahnhof läufst und dann ist dann ein Plakat, wo sowas draufsteht, was das mit einem Opfer macht? Auch die Rassismus-Sachen. Also ich kann jedem nur empfehlen, meiner Kollegin von Foreign Reports, Aminata Belli, die hat auf Instagram, glaube ich, sogar als Highlight das noch gespeichert, wo sie sehr, sehr viele Posts dazu gewidmet hat, was das mit jemandem macht. Also sozusagen, sie ist schwarz. Was das sozusagen, wenn sie solche rassistischen Sachen in der Werbung sozusagen, was das für einen Impact hat. Ja. Und True Foods hat jetzt in dem Fall auch wieder in den Kommentaren mit moderiert, und zwar jedem Kritiker irgendeinen dummen Spruch noch. So, kannst du nicht richtig, eine schrieb so, ich bin sprachlos, und dann schrieben sie darunter, ach, hattest du wohl einen Penis im Mund? Also was ist das für eine Art? Aber ich verstehe das nicht. Vor allem bei dem Produkt, also ich verstehe es wirklich nicht, weil ich glaube, True Fruits, das ist so der Smoothie, den kaufen meine Eltern sonst, weißt du, weil der ist in Glasflaschen. Sag deinen Eltern, die sollen das nicht mehr machen. Sieht edel aus. Tatsächlich ist das wirklich das einzig Tragische an dieser ganzen Geschichte ist, dass True Fruits eine der wenigen Unternehmen sind, die Smoothies in Glasflaschen anbieten. Ich glaube, auch Proviant und so, aber so diese klassischen, die du im Supermarkt findest, sind die meisten nicht in Glasflaschen. Was ist da los? Gebt mir mehr Smoothies in Glasflaschen, die ich kaufen kann. Ich kaufe auch keine Smoothies, deswegen weiß ich nicht. Ja. Aber ich glaube, mein Ich glaube, ich habe dich noch nie in Smoothies gesehen. Aber ich glaube tatsächlich, es gab mal so eine Zeit, deswegen war ich so True Foods. Ich glaube, mein Vater hat mal so ein True Foods Smoothie so in so ein Granola reingeschüttet. Diese völlige Weißt du, das Dekadenz oder sowas, aber anstatt mir irgendwie einen Saft zu kaufen, kaufe ich mir so einen 3-Euro-Smoothie in so einer scheiß Glasflasche, um den dann beim Frühstück ins Müsli zu schütten oder so. Sehr schön. Grüße gehen raus an meine Eltern. Also daran sieht man, was für eine Familie du groß geworden bist. Auf jeden Fall, ich wünsche mir mehr Smoothies in Glasflaschen und alle, die nicht verstanden haben, warum das ein Problem ist. Guckt euch das an. Also vielleicht ist auch wirklich nur das Ziel, dass alle drüber reden und wir jetzt drüber reden. Und das ist, vielleicht ist das einfach Werbung für die, dass das jeder da jetzt dran vorbeigeht und denkt sich so, geil, dieser Sonnenmilch-Smoothie, den würde ich gerne mal probieren. Einfach nur der Kontroverse wegen. Ja. Vielleicht schmeckt der ja gut. Um den SWJs, die SJWs auszuwischen. Wir haben ein Spielthema, das wir beide ganz interessant fanden, weil es mal wieder so eine Sache ist, wo die Spieler, wer hätte das gedacht, sich aufregen und gegen den Entwickler kämpfen. In dem Fall ist es Apex Legends, ein Schieß-mich-tot-Spielchen von EA, sogar sehr erfolgreich und, so wie ich das mitbekommen habe, auch sehr gut. Ich habe das nicht gespielt. Aber also es war lange Zeit, es ist wirklich hochgelobt worden, gerade von denen, die keinen Bock mehr auf Fortnite hatten, weil es so ein bisschen erwachsener war als Fortnite. Und es hat gut funktioniert. Es war von Respawn, die ja auch sehr beliebt sind durch Titanfall. Weiteres Spiel, was hoch gelobt wurde. Und wurde tatsächlich auch sehr positiv erwähnt, denn obwohl es EA war, war es eigentlich ein sehr faires Verkaufsmodell. Businessmodell. Jetzt hat sich das irgendwie gewandelt. Und aus der anfänglichen dieser wohligen Stimmung ist so ein bisschen Ablehnung geworden bei den Spielern. Denn, Robin, es gab ein Update. Und in diesem Update ist eine Axt dazugekommen. Jetzt frage ich dich als, ich würde schon fast sagen, in Rente gegangenen Gamer, weil du jetzt ja Vater bist. Aber du wirst ja sicherlich noch wissen, was würdest du so wenn du echtes Geld für einen digitalen Gegenstand, also für so eine Axt, ausgeben würde. Was würdest du so zahlen? Ich würde halt tatsächlich wirklich nichts dafür zahlen. Es gibt tatsächlich so Path of Exile, das ist ein Spiel, da unterstütze ich gern finanziell, weil die einfach schön sind. Schön, dass wir das nochmal wieder eingebaut haben. Musste man einfach mal sagen. Aber sagen wir mal, wenn du es tätest, was glaubst du, ist so ein Gegenstand? Ja, also bei Path of Exile sind die Sachen teilweise halt auch echt richtig teuer, aber dann kauft man sie einfach, wenn man sagt, so, ich gebe ja einfach nur das Geld aus, um die zu supporten und nicht, weil ich unbedingt diesen Gegenstand haben will. Aber ich will mal sagen, so, weißt du, so irgendwo zwischen, also ich glaube, diese Decke damals in Diablo, so einer der ersten Gegenstände oder der erste Gegenstand, den man so digital kaufen konnte, ich glaube, der hat irgendwie unter einem Euro gekostet damals. Oblivion. Das hat 2,99 hat die Pferdedecke gekostet. Die Pferdedecke 2,99. Der erste DLC. Also ich würde sagen, so bei heutigen Preisen würde ich mal so schätzen, 15 Euro. In so einer verschlüsselten Currency, wo du halt nicht verstehst, wie viel Geld du wirklich ausgibst, weil du erst irgendwelche Gems kaufst und die Gems tauschst du dann gegen irgendwas anderes und damit kaufst du es dann? Nee, es sind 35. Olli, wollte ich gerade schon sagen. Entschuldigung, ich moderiere ja mit dir. Es sind 35 Dollar. Und zwar eigentlich nur dann, wenn du vorher 24 Lootboxen geöffnet hast, weil es gibt in diesem speziellen Event mehrere Lootboxen, insgesamt 24, und die musst du alle geöffnet haben. Das Problem daran ist, nur zwei davon kannst du erspielen. Mhm. Die anderen 22 musst du kaufen. Und dadurch ist der Gesamtpreis dieser einen Axt auf 170 Dollar angestiegen. Das ist, also, ein normales Videospiel kostet im Vollpreis 60 bis 70 Euro. Ja. Das heißt, davon kannst du 2,5 Spiele kaufen. Man muss mal dazu sagen, Apex Legends kostet nichts. Gibt ja genügend. Nee, doch, 2,5 Vollpreistitel, wenn du eine Axt willst. Also ich glaube, jeder, der jetzt zuhört und der mit dieser Thematik gar nichts anfangen kann, wird jetzt mit den Achseln zucken und sagen, ja, dann holst du dir die Axt halt nicht. Aber ich glaube, den Spielern, und das ist halt immer so ein Ding, geht es ums Prinzip. Ja. Weil die haben dahinter Gear, Ausverkauf, EA, die als Publisher darüber stehen, müssen da natürlich auch irgendwie mitwirken. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es auch der Fall ist. Vor allem, also es ist ja tatsächlich eine sehr komplexe Thematik, an der sich, glaube ich, wirklich Wirtschaftsprofessoren die Zähne dann ausbeißen, sozusagen, um dieses Balancing hinzubekommen, weil ganz viel auch in diesen Mobile-Games der Großteil des Geldes, das du einnimmst als jemand, der sein Spiel so monetarisiert, kommt durch sogenannte Whales. Durch Leute, die Tausende von Euro in solche Sachen stecken, die einfach richtig viel Geld haben und halt richtig viel Geld ausgeben und halt aus Prestigegründen auch einfach alles haben wollen. Und die halt auch überhaupt nicht mit den Achseln zucken, so eine 170 Euro Axt zu kaufen. Ja. Weil einfach um zu zeigen, guck mal, ich habe 170 Euro ausgegeben und habe mir diese Axt gekauft. Ich bin der Geilste in diesem Spiel. Ich habe das nie verstanden, so, weil ich immer dachte, wenn ich für irgendwas echtes Geld ausgebe, um nachhaltig der Geilste zu sein, ich dann aber nur in diesem Spiel der Geilste sein kann und nicht in der echten Welt, obwohl ich mit echtem Geld bezahlt habe. Ja, eine echte Axt kaufen können. Hätte ich mir noch eine. Ich meine, ich glaube, mit einer echten Axt bin ich nicht der Geilste, sondern nur in diesem Spiel. Und das ist ein bisschen das Problem. Wenn es eine richtig geile Axt ist, kann er sagen: guck mal, Baby, hier, guck mal meine Axtsammlung an. Oh, cool, lass uns Briefmarken sammeln. Aber ich bin ja, das, was ich auch echt freut, also es gibt diese Whales, die halt super viel Geld ausgeben, aber wenn du jetzt sagst, ey, das ist eine geile Axt und die Axt kostet 99 Cent. Das ist eine geile Axt. Würdest du dann nicht theoretisch, wenn jeder sich diese Axt kauft von deinen Millionen von Spielern, weil jeder sagt, hey, so ein Euro für so eine Axt gebe ich mal aus, weil es ja auch ein geiles Spiel, bezahle ich mal, verdienst du da am Ende nicht mehr Geld als mit den Paar, die sich für 170 kaufen? Ich glaube, da kommt wieder dieser psychologische Gedanke dazu. Wenn jeder diese Axt haben kann, dann ist sie ja nicht mehr geil. Ja, es ist diese Verknappung. Ja, okay. Ja. Und dann will wieder niemand mit dir schlafen. Ich sag doch, die ganzen Wirtschaftsprofessoren beißen sich an sowas die Zähne aus. Das ist ein ganz komplexes Thema. Wir hätten Wirtschaftsprofessoren werden sollen. Also, das ist ein komplexes Ding. Auf jeden Fall ist das nicht das Ende der Geschichte. Die Gamer haben sich halt aufgeregt, ihr seid gierig und dann geht's erst richtig los. Genau, weil der Chefentwickler hat dann von Respawn Entertainment, so heißt die Firma, die das macht, dem ist der Kragen geplatzt. Und zwar auf Reddit, der Plattform, die wir quasi erfunden haben mit unserem Subreddit oder groß gemacht haben, kann man sagen. Groß. Und ist da, hat da sich verleiten lassen zu so ein paar Aussagen. Er sagt, ich bin schon lange genug dabei, um mich an eine Zeit zu erinnern, in der Spieler sich nicht wie komplette Vollidioten, er sagt im Englischen Assheads. Assheads ist, glaube ich, sogar noch ein bisschen krasser als Vollidioten, würde ich sagen. Weil Idiots wäre noch so, ich glaube, Assheads sind schon. Was sind Assheads? Ich weiß nicht, ich glaube, es ist irgendwie so ein bisschen. Du als Alter, warst du mal in Amerika? Nicht, dass ich wüsste. Aber ich glaube, es ist so eine Mischung zwischen zwischen Idiot und Arschloch. Ja. Irgendwo dazwischen, würde ich sagen. Also er erinnert sich noch an eine Zeit, in der Spieler sich nicht wie komplette Vollidioten gegenüber Entwicklern verhalten haben. Und das war ziemlich klasse. Ich habe aus dieser Zeit einige langjährige Beziehungen. Es wäre toll, dorthin zurückzukehren, sich nicht mehr mit toxischen Leuten beschäftigen zu müssen oder zu fragen, wie hoch, wenn der Mob brüllt, spring. Ist hoffentlich ein guter Anfang. Das war nicht nur der einzige Kommentar, den er gemacht hat. Genau, also er hat mehr. Kam noch ein paar andere Beleidigungen dazu. Das war einer der Häuptlinge, der hat dann noch Dicks, mehrere Leute als Dicks bezeichnet, wobei er da immer auf Leute eingegangen ist, die ihn konkret beleidigt haben. Das ist nämlich genau das Ding. Also im ersten Moment, wenn man diese Zitate aus dem Kontext einfach so sagt, hört sich das so an, als hätte der Typ einfach, wer hat einfach ausgerastet und hätte angefangen, seine eigene Community zu beleidigen. Ja. Hat sich aber in all diesen Kommentaren immer spezifisch auf Leute bezogen, die ihn und die Entwickler sehr viel krasser vorher schon beleidigt haben. Ich verstehe das so gut, weil ich bin ja sehr ähnlich. Du bist ja, wenn man uns kritisiert, sind wir beide sehr unterschiedlich. Du bist jemand, der dann, ich glaube, du kannst endlose Wortgefechte führen. Das sehe ich immer wieder bei Reddit, aber auch bei Twitter vorher. Wenn da jemand ist, der was sagt, was kritisierst, dann schreibst du einen langen, ich kenne dich da noch gut genug, dann wirst du emotional, die wenigen Situationen, wo Rommelblase emotional wird. Und dann kommen dann so lange Texte. Bei mir ist es so, wenn ich richtig beleidigt werde oder jemand so wirklich scheiße ist oder mit Quatsch ankommt, dann auf Twitter blocke ich dann entweder oder werde auch ausfallend. Ja gut, ich glaube, das sind aber unterschiedliche Dinge. Also ich glaube, wenn mich oder uns jemand kritisiert, dann versuche ich halt darauf einzugehen und meinen Standpunkt darzulegen und zu versuchen, den Standpunkt zu verstehen. Weil so mache ich es ja auch. So mache ich es ja auch. Wir hatten letzte Woche so einen Fall bei uns im Reddit, da bin ich sogar drauf eingegangen. Und der hatte sich hinterher sogar bedankt, dass ich auf ihn eingegangen bin. Genau, bei Beleidigungen, die ignoriere ich eigentlich meistens. Du bist derjenige, der dann zurückbeleidigt. Okay, häufig ja. Das ist jetzt auch nicht so erwachsen, das gebe ich gerne zu. Aber ich habe ganz häufig so Kommentare bekommen, wo Leute gemeint haben, so, du kannst mit Kritik nicht umgehen. Und das ist nicht richtig. So, womit ich nicht, also bei Kritik. Ich kann damit umgehen, indem ich zurückkritisiere. Nein, mit Kritik sehr wohl. Wenn sie eine vernünftig formulierte Kritik ist, dann kann ich mich da sehr wohl mit auseinandersetzen. Wenn jemand schreibt, du Hurensohn, Sonic ist das beste Spiel, was ungefähr jeder zweite Kommentar unter dem Sonic-Video ist. Dieses Video. Da ist es nicht mehr möglich oder will ich das auch nicht mehr. Da ist auch nicht mehr dieser Punkt weit überschritten, wo ich das Gefühl habe, so dieser Person gebe ich dem Respekt, den sie mir nicht gezollt hat im ersten Schritt, gebe ich jetzt zurück, indem ich sage, Entschuldigung, wollen wir dieses Gespräch nicht auf andere Ebene führen. Deswegen kann ich sehr wohl verstehen, wenn so jemandem, gerade in dieser Welt, ich glaube auch, dass dieses Spiele-Ding mit diesen Lootboxen, die wussten vorher natürlich auch, dass sie da ein ganz schmales Brett begehen und wahrscheinlich ihnen auch EA im Nacken sitzt, weil da alles muss sich refinanzieren bei denen. Und dann kommt er einfach in diese Presse rein, wo von oben EA drückt, von unten sind die Fans und er in der Mitte kommt ins Schwitzen. Da hat er sich dazu so ein paar Aussagen verleiten lassen. Deswegen, ich kann es nachvollziehen. Ja, und wie gesagt, es waren halt einfach im Kontext, waren die weniger dramatisch, hätte vielleicht sich besser von den Beleidigungen einfach absehen können, hätte was Ähnliches sagen können. Den besten Kommentar fand ich aber auf dieses I remember a time when people were in assets war was this by chance a time where games were $60 and you got an actual game? Okay, den Punkt kann man ihm geben. Ja. Das ist schon richtig. Wir haben zwei Sachen, die ich nur als Fails der Woche bezeichnen kann. Die eine Sache hattest du gefunden, die wäre mir so, glaube ich, nie aufgefallen, weil man dafür so ein bisschen graben muss, um das ganze Ding zu verstehen. Wir haben gleich einen Clip für euch, den wir euch als Audio-File einsprechen. Darin hört ihr Alex Rodriguez. Nur mal so ein bisschen Hintergrund zu geben. Alex Rodriguez ist super erfolgreicher Baseballspieler. Ja, A-Rod kennt man ihn vielleicht auch unter dem Namen. Einer der krassen Baseballspieler. Also der Weltmeister Welt. Oder irgendwie, also hat auf jeden Fall mehrere Preise gewonnen und ist jetzt Analyst bei Fox Sports und hat da während eines Baseballspiels folgende Worte gesagt. This is the first generation of kids that will not outlive their parents. And to think that there's more kids today playing esports than physical sports, it's something as parents we have to really promote going outside and playing. Also um es mal übersetzt zu sagen, ja, diese Generation ist die erste, wo unsere Kids früher sterben werden, oder wir wahrscheinlich. Nee, wir, ich glaube, er meint uns. Wir werden vor unseren Eltern sterben, Weil wir E-Sport spielen. Weil wir generell zocken. Ja. Wir alle zocken nur noch, bewegen sich nicht mehr. Was ich eine interessante Fehleinschätzung finde, ja. Weil ich weiß nicht, wen er kennt, der zockt und dann sich gar nicht mehr bewegt. Sitzen ist das neue Rauchen, David. Deswegen haben wir bei der Richtig Cool GmbH auch Standing Desks eingeführt. Witzigerweise bist du der Einzige, den ich da stehen sehe. Das stimmt gar nicht. Ich auch manchmal. Wir fahren die den ganzen Tag rauf und runter. Ja? Wirklich. Das ist, du morgens hingehen, stehst du am Tisch, abends hinsetzen, wenn du ein bisschen stressiger bist. Und es ist auch voll geil, im Stehen mal kurz zu arbeiten, weil wir ja ganz oft so hin und her laufen. Und dann tippst du einfach ein bisschen und dann gehst du kurz rüber und fragst mal irgendwas oder holst dir was aus der Küche, gehst wieder hin, musst dich nicht groß hinsetzen, aufstehen, tippst einfach weiter und irgendwann werden die Beine müde und kannst dich hinsetzen. Viel gesünder. Ich habe bisher noch nicht im Stehen gezockt. Das habe ich auch noch nicht gemacht. Ja. Wobei ich das schon, wenn ich mit der Switch rumlaufe, auf der in der Bahn oder auf der Gamescom, das ist richtig. Ja. Das Witzige daran, also Alex Rodriguez verpönt alle E-Sportler. Ja. Da müsste man jetzt vielleicht wissen, und das ist die Sache, die sich danach ergeben hat, der Alex Rodriguez ist Teilhaber von NRG Esports, einer der größten E-Sports-Organisationen Amerikas. Ich glaube, der Typ ist einfach so reich, er hat vergessen, worin er investiert hat. Der hat irgendjemandem gesagt, so, hier hast du Geld, investieren irgendwas. Und der hat sich gesagt, so, was funktioniert gerade? TFT, Esports nehme ich. Ja. Also ich glaube auch ganz viele große Sportler in den USA, es ist ja nicht nur er, haben in E-Sport-Teams investiert, weil es auch einfach da so einen guten Match gibt. Also einfach PR-mäßig macht das halt voll Sinn. Von den Sponsoren her macht das voll Sinn. Ist halt auch eine Sportart und sich da irgendwie zu assoziieren. Und man hat ja auch die Erfahrung als Profisportler vielleicht. Ja. Deswegen machen das halt viele. Er scheint das nicht gewusst zu haben oder nicht drüber nachgedacht zu haben, aber er hat quasi einfach all den Leuten, die zu seinem Team gehören, ein Team, was ihm gehört, hat er quasi gesagt, ihr werdet alle sterben. Ja. Ich weiß gar nicht, wie ich das meinen Eltern beibringen soll, dass ich vor ihnen sterbe, aber ich meine, irgendwann werden sie es ja eh mitbekommen. Ich fand tatsächlich, es gab darunter viele schöne Antworten. Meine Lieblingsantwort war, der hatte alte Zeitungsartikel ausgegraben, in denen hat Rodriguez zugegeben, dass er irgendwann Steroide genutzt hat. Und jetzt rate mal, was neben E-Sports die Lebenserwartung noch drastisch senken kann. Ja, Steroide. Mhm. Da haben sie ihm geschrieben, vielleicht solltest du deinen Eltern auch schon mal Bescheid sagen, lieber Alex. Das fand jetzt kommt noch raus, dass er auch Werbung für Zigaretten und Alkohol gemacht hat. Das wäre witzig. Ja. Ja. Der zweite große Fail war einer, das habe ich zuerst bei Dave Bautista gesehen. Wen spielt er in Drax in Guardians of the Galaxy? Ja, genau. Kommt jetzt in dem Film Stuber in die Kinos. Nächstes Jahr ist er in Dune zu sehen. Ehemaliger Wrestler. Und hat dabei ganz oft auf den Kopf bekommen. Und das zeigt der, also eigentlich ist es ein cooler Typ. Also ich mag den tatsächlich auch so gerne. Sehe den auch gerne in den Filmen. Hat jetzt aber eine Sache gemacht, wo ich dachte, das ist ausgestorben. Weil man mittlerweile landläufig akzeptiert hat, dass es dumm ist, auf Facebook Bilder zu teilen, indem man sagt, nein, ich akzeptiere nicht, dass ihr meine Bilder benutzt oder dass ihr meine Daten speichert. Das dürft ihr nicht, Facebook. Hiermit widerspreche ich. Ja, das war jetzt gerade ein Hoax, den ich auch schon seitdem es das Internet gibt, ist es dieses typische, irgendwelche Großeltern teilen, so, hiermit widerspreche ich den neuen AGBs, dass ich nicht von Facebook gekauft werde und meine Organe auf dem Schwarzmarkt verkauft werden können. Und indem ich das hier mache, ist das ein rechtlich bindendes Dokument, unterschrieben Margarete. Ja, in dem Fall war es Instagram. In diesem Post wird halt gesagt, es gibt neue AGBs und diese neuen AGBs besagen, dass deine Fotos jetzt verwendet werden können, von der Presse zum Beispiel oder im Gerichtssaal gegen dich. Und oben. Das ist ja auch eine Sache, die Facebook in den AGBs entscheiden kann, was ein Gericht machen darf und was nicht. Ja. Und dem widersprechen all diese Leute. Unter anderem David Perry? Rick Perry, ehemaliger Präsidentschaftskandidat und aktuell amtierender Energieminister in den USA. Und eine Sache, die man da dazu sagen muss, der Energieminister ist gleichzeitig in den USA verantwortlich für alle nuklearen Sachen, auch alle nuklearen Waffen. Der Mann, der gepostet hat, dass auf seinem Instagram-Account, er widerspricht das Instagram, glaube ich, sogar noch falsch geschrieben. Ja, vor allen Dingen, man kann oben sehen, dass jemand das Wort Instagram einfach so fett gedruckt über wahrscheinlich, ich gehe mal davon aus, das Wort Facebook drüber gepostet hat, weil genau derselbe Kettenbrief auf Facebook schon seit Jahren kursiert. Also ich muss gestehen, ich Ich habe für einen kurzen Augenblick gedacht, weil ich habe in letzter Zeit ganz oft AGBs neu die Teilnahmebedingungen unserer Seite verändern sich, unter anderem von PayPal und so. Ja. Und bitte habe nicht mehr genau auf dem Schirm gehabt zu dem Zeitpunkt, wo habe ich denn das gerade alles abgesegnet? Weil ich bin einer von den 1 Million, ich glaube von 101% Menschen, die niemals AGBs lesen. Oder bist du einer, der das macht? Liest du Teilnahmebedingungen? Ich habe in meinem Leben schon mal die ein oder andere AGB gelesen. Ich auch, die ein oder andere habe ich schon mal gelesen. Aber generell eher weniger. Also jetzt, wenn Instagram mir schreibt, mach mal. Nein, die Instagram-AGBs, die lese ich nicht. Ja, das, so. Und ich dachte kurz, ach krass, die haben sich geändert. Aber ne, also dass ich da nicht mit einem Bild widersprechen habe, das ist mir schon klar gewesen. Aber das ist ja alles ein Scam. Das ist ja komplett im Müll. Es ist ja nicht mal ein Scam in dem Sinne, weil niemand kommt zu Schaden. Du offenbarst du deine fehlende Medienkompetenz, ja, indem du das teilst. Und wenn du das als Energieminister machst, dann ja. Und mit Dave Bautista und Pink. Also Pink auch? Ja, also ja. Leute, die richtig viele Follower haben, die das natürlich dann glauben, weil sie denken, oder es ist eine große, wichtige Person, die ein riesiges Team um sich hat, die Social-Media-Accounts betreut. Ja. Und Pink muss sich vergewissern, dass ihre Instagram-Bilder nicht im Gerichtssaal benutzt werden dürfen. Da muss ich mal schnell auch das posten. Wann waren Sie am 7.9. zwischen 17 und 18 Uhr auf Instagram? okay, Sie haben mich. Ja. Also mein Essen fotografiert. Mal wieder so ein Ding. Ja. Wen das übrigens interessiert, im Podcast Game of Thrones, also für alle, die Bock haben auf mehr Medienkompetenz, ihr könnt euch das auch anhören. Ja, in der letzten Folge war ich sogar auch mit dabei. Ja, in der davor warst du dabei. Wenn ihr eine Bonusfolge Lästerschwestern haben wollt, hört euch das an. Wobei wir da natürlich. Wir lästern nicht. Aber wir lästern, es geht um den Traumjob Influencer, ob es wirklich einen Influencer, ob es wirklich diesen Traumjob gibt. Ich habe die Folge tatsächlich nochmal gehört, weil ich fand das ein sehr schönes Gespräch. Aber ich habe noch was gelernt. Von mir selber. Ich unterhalte mich mit mir einfach auch wahnsinnig gerne. So, kann man so sagen. Und das machen wir auch nächste Woche wieder. Bei einer neuen Folge der Lästerschwestern. Ja. Das war's für diese Woche. Kommt gut durchs Wochenende. Ja, und hoffen wir, dass bis dahin der Amazonas nicht abbrennt. Und die Letzten, die am Dienstag immer noch in der Schlange bei der Gamescom stehen, nicht wundern, das Spiel läuft nicht mehr. Die haben dann schon abgebaut, aber ja. Ich glaube, die Schlange existiert trotzdem noch. Leute beschweren sich, dass wir kein Outro haben. Weil wir aber der community-freundlichste Podcast aller Zeiten sind, ist dies ein offizielles Outro. Sie können jetzt abschalten. Hier gibt es nichts mehr zu sehen, schon gar nicht zu hören. Robin Blase ist schon längst nicht mehr im Raum und David Hein auch nicht. Diese Stimme ist automatisch von Google erstellt worden. Auf Wiedersehen und bis nächste Woche.